warnt. Sie hebt erstaunt die Augenbrauen. Du weißt genau, was ich meine, Anna. Ich habe kein Kondom dabei, Anastasia. Außerdem bist du völlig durcheinander. Ich bin kein Sexungeheuer, auch wenn deine Mitbewohnerin anderer Meinung sein mag. Du warst also durcheinander. Sie schweigt. Herrje. In deinen Mails fällt es dir offenbar überhaupt nicht schwer, mir genau zu erklären, was in dir vorgeht. Wieso schaffst du es dann nicht, wenn ich vor dir stehe? Hast du so große Angst vor mir? Ihre Finger zupfen am Kilt herum. Ich bin restlos verzaubert von dir, Christian, überwältigt. Ich fühle mich wie Ikarus, als würde ich der Sonne zu nahe kommen. Ihre Stimme ist zwar leise, bebt aber dennoch vor Gefühlen. Dieses Geständnis haut mich um wie ein Tritt gegen den Schädel. Wenn du mich fragst, ist es genau umgekehrt, flüstere ich. Was? Ach, Anastasia, du hast mich regelrecht verhext. Sieht man das nicht? Deshalb bin ich ja hier. Sie ist nicht überzeugt. Anna, glaube mir. Aber du hast meine Frage nach wie vor nicht beantwortet. Schreib mir eine Mail, bitte. Aber jetzt wird erst einmal geschlafen. Kann ich hierbleiben? Willst du das denn? Du wolltest doch, dass ich hier bin. Du hast meine Frage nicht beantwortet, beharrt sie. Diese Frau bringt mich noch um den Verstand. Gerade bin ich wie ein Wahnsinniger hierher gerast, und zwar nach deiner verfickten Mail. Da hast du deine Antwort. Ich grummle, dass ich ihr eine Mail schreiben werde. Über dieses Thema rede ich nicht. Das Gespräch ist vorbei. Bevor ich es mir anders überlege und zurück ins Heathman fahre, stehe ich auf, leere meine Hosentaschen, ziehe Schuhe und Socken aus und schlüpfe aus den Jeans. Nachdem ich das Jackett über den Stuhl gehängt habe, lege ich mich zu ihr ins Bett. Hinlegen, befehle ich. Sie gehorcht. Ich stütze mich auf den Ellbogen und betrachte sie. Falls du in meiner Gegenwart weinen musst, gib mir Bescheid. Du willst, dass ich weine? Nein, eigentlich nicht. Ich will nur wissen, wie du dich fühlst. Ich will nicht, dass du mir entgleitest. Und jetzt mach das Licht aus. Es ist schon spät und wir müssen morgen beide zur Arbeit. Sie tut es. Leg dich auf die Seite mit dem Rücken zu mir. Du sollst mich nicht anfassen. Das Bett wippt, als sie sich bewegt. Ich schlinge den Arm um sie und ziehe sie sanft an mich. Schlaf jetzt, Baby, murmle ich und schnuppere den Duft ihres Haars. Verdammt, sie riecht so gut. Lelliot rennt durchs Gras. Er lacht, laut. Ich laufe ihm nach. Mein Gesicht lächelt. Den kriege ich. Rings um uns stehen kleine Bäume. Babybäume voller Äpfel. Mami lässt mich die Äpfel pflücken. Mami lässt mich die Äpfel auch essen. Ich stecke die Äpfel in meine Taschen, in alle. Ich verstecke sie in meinem Pulli. Äpfel sind so lecker. Äpfel riechen gut. Mami backt Apfelkuchen. Apfelkuchen und Eiscreme. Das bringt meinen Bauch zum Lächeln. Ich verstecke die Äpfel in meinen Schuhen und unter meinem Kopfkissen. Da ist auch ein Mann. Opa Trav Travian. Sein Name ist schwierig. Ich kann ihn nur schwer im Kopf hersagen. Er hat auch noch einen anderen Namen. Theodore. Theodore ist ein lustiger Name. Die Babybäume gehören ihm. Sie wachsen vor seinem Haus, wo er wohnt. Er ist Mamis Daddy. Er lacht laut und hat breite Schultern und glückliche Augen. Er läuft Lelliot und mir nach, um uns zu fangen. Mich erwischst du nicht. Lelliot rennt. Er lacht. Ich renne auch los. Ich fange ihn. Und wir fallen ins Gras. Er lacht. Die Äpfel leuchten in der Sonne. Und sie schmecken so gut. Super lecker. Und sie riechen so gut. Die Äpfel fallen runter. Sie fallen auf mich. Ich drehe mich weg und sie treffen meinen Rücken. Es tut weh. Autsch. Aber der Duft ist noch da, süß und frisch. Anna. Als ich aufwache, liege ich um sie geschlungen da, unsere Gliedmaßen sind ineinander verknotet. Sie betrachtet mich mit einem zärtlichen Lächeln. Ihr Gesicht ist nicht mehr tränenfleckig und verschwollen. Sie strahlt förmlich. Mein Schwanz findet das auch und versteift sich zur Begrüßung. Guten Morgen. Ich bin verwirrt. Gütiger Himmel, selbst im Schlaf fühle ich mich noch zu dir hingezogen. Ich strecke mich, löse mich von ihr und lasse den Blick über meine Umgebung schweifen. Natürlich, wir sind in ihrem Schlafzimmer. Neugier und Vorfreude glimmen in ihren Augen auf, als mein Schwanz sich an sie presst. Hier ergeben sich ja ungeahnte Möglichkeiten, aber ich finde, wir sollten trotzdem bis Sonntag warten. Ich küsse sie knapp unterm Ohr und stütze mich auf den Ellbogen. Sie wirkt erhitzt, ganz warm. »Du bist so heiß«, beschwert sie sich. »Du bist auch nicht zu verachten.« Grinsend wippe ich mit den Hüften und präsentiere ihr mein liebstes Körperteil. Ihr gespielt tadelnder Blick scheitert kläglich. Sie ist offenbar sehr angetan. Ich beuge mich hinunter und küsse sie. »Gut geschlafen?«, frage ich. Sie nickt. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich wirklich gut geschlafen, was ich ihr auch sage. Keine Albträume, nur Träume. »Wie spät ist es?«, erkundige ich mich. »Halb acht.« »Halb acht? Scheiße!« Ich springe aus dem Bett und in die Jeans, während sie mich beim Anziehen beobachtet, kann sie ein Lachen kaum unterdrücken. »Du hast einen schlechten Einfluss auf mich«, beklage ich mich. »Ich muss los, ich muss um acht in Portland sein. Lachst du mich etwa aus?« »Ja«, gibt sie zu. »Ich bin spät dran, normalerweise passiert mir das nie. Noch eine Premiere, Miss Steele.« Ich ziehe mein Jackett über, beuge mich hinunter und lege die Hände um ihr Gesicht. »Sonntag«, flüstere ich und küsse sie. Dann schnappe ich mir Uhr, Brieftasche und Kleingeld vom Nachttisch, greife nach meinen Schuhen und gehe zur Tür. Taylor kommt später vorbei und kümmert sich um den Käfer. Ich habe es ernst gemeint. Lass ihn stehen. Wir sehen uns am Sonntag bei mir. Ich melde mich per Mail. Ein wenig konfus lasse ich sie zurück und haste aus der Wohnung zum Auto. Während der Fahrt ziehe ich mir die Schuhe an. Sobald das erledigt ist, trete ich das Gaspedal durch und schlängle mich im Zickzackkurs durch den Verkehr in Richtung Portland. In dem Meeting mit den Vertretern von Eamon Kavanagh muss ich die Hosen anhaben. Zum Glück findet besagtes Meeting per WebEx statt. Ich stürme in mein Zimmer im Heathman und schalte den Laptop ein. 8:02 Uhr. Scheiße! Ich bin noch unrasiert. Hastig streiche ich mein Haar glatt, rücke das Sakko zurecht und hoffe, keiner wird merken, dass ich darunter nur ein T-Shirt anhabe. Obwohl, wen interessiert denn so ein Scheiß? Ich öffne WebEx. Andrea ist schon online und wartet auf mich. »Guten Morgen, Mr. Gray. Mr. Kavanagh wurde aufgehalten, aber in New York und hier in Seattle sind alle für Sie bereit.« »Fred und Barney?« »Meine Feuersteins. Der Gedanke bringt mich zum Schmunzeln.« »Ja, Sir, und Ross auch.« »Spitze, danke.« Ich bin außer Atem. Obwohl ich Andreas leicht verwunderten Blick bemerke, beschließe ich, nicht darauf zu achten. »Könnten Sie mir einen getoasteten Bagel mit Frischkäse und Räucherlachs bestellen? Dazu einen schwarzen Kaffee. Lassen Sie alles sofort in meine Suite bringen.« »Ja, Mr. Gray.« Sie postet den Link der Konferenz auf meinen Bildschirm. »Sir, es kann losgehen«, sagt sie. Ich klicke den Link an und bin voll im Geschehen. »Guten Morgen!« Zwei Manager sitzen in New York an einem Konferenztisch und schauen erwartungsvoll in die Kamera. Ross, Barney und Fred erscheinen in verschiedenen Bildschirmquadranten. Zum Geschäftlichen. Kavanagh möchte sein Mediennetzwerk mit Hochgeschwindigkeits-Fiberglaskabeln upgraden. Das könnte GEH für ihn erledigen. Aber ist das Angebot, sich finanziell zu beteiligen, ernst gemeint? Immerhin eine hohe Investition auf Vorkasse, doch die Renditeaussichten sind gut. Während wir verhandeln, erscheint in der oberen rechten Ecke meines Bildschirms eine E-Mail-Benachrichtigung. Post von Anna mit einem äußerst spannenden Betreff. Ich klicke sie so unauffällig wie möglich an. Von Anastasia Steele betreff tätlicher Angriff und Körperverletzung, Datum 27. Mai 2011, 8:05 Uhr, an Christian Gray. Sehr geehrter Mr. Gray, Sie wollten wissen, wieso ich so durcheinander war, nachdem Sie mich, welchen Euphemismus sollten wir dafür verwenden, versohlt, bestraft, geschlagen, misshandelt haben. Jetzt dramatisieren wir aber ein bisschen, Miss Steele. Sie hätten auch Nein sagen können. Nun, während der gesamten beunruhigenden Prozedur habe ich mich erniedrigt, gedemütigt und misshandelt gefühlt. Warum hast du mich dann nicht gestoppt? Du kennst die Safe Words. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass sie recht haben. Es hat mich erregt, worauf ich definitiv nicht vorbereitet war. Ich weiß, gut, endlich stehst du dazu. Wie Ihnen ja bewusst ist, bin ich in puncto Sexualität noch sehr unbedarft und wünschte, ich würde ein wenig mehr Erfahrung mitbringen, so dass es mich nicht ganz aus heiterem Himmel getroffen hätte. Dass mich diese Situation erregt hat, war ein echter Schock für mich. Am meisten setzt mir jedoch zu, wie ich mich danach gefühlt habe, was noch viel schwieriger zu beschreiben ist. Ich war glücklich, weil Sie glücklich waren. Ich war erleichtert, dass es nicht ganz so schmerzhaft war, wie ich gedacht hatte. Und als ich in Ihren Armen lag, habe ich so etwas wie Befriedigung empfunden. Ich auch, Anna. Ich auch. Aber genau das macht mir zu schaffen, und ich habe sogar ein schlechtes Gewissen deswegen. Es passt so gar nicht zu mir, deshalb bin ich verwirrt. Beantwortet das Ihre Frage? Ich hoffe, die Geschäftswelt zeigt sich in gewohnt stimulierender Art und Weise, und dass Sie nicht zu spät zu Ihrem Meeting gekommen sind. Danke fürs Hierbleiben, Anna. Inzwischen ist Kavanagh eingetroffen und entschuldigt sich für die Verspätung. Während sich alle vorstellen und Fred das Angebot von GEH erläutert, antworte ich auf Annas Mail. Hoffentlich sieht es auf der anderen Seite des Bildschirms so aus, als machte ich mir Notizen. Von Christian Grey, betreff keine falschen Gewissensbisse. Datum 27. Mai 2011, 8.24 Uhr. An Anastasia Steele. Ein interessanter, wenn auch leicht übertriebener Betreff, Miss Steele. Um Ihre Fragen zu beantworten. Ich entscheide mich für versohlen, denn genau das war's. Also haben Sie sich gedemütigt, erniedrigt und misshandelt gefühlt. Tess Durbeyfield lässt grüßen. Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie diejenige, die sich diese Erniedrigung ausgesucht hat. Empfinden Sie tatsächlich so oder glauben Sie nur, dass Sie so empfinden sollten? Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Wenn Sie tatsächlich so empfinden, könnten Sie vielleicht versuchen, diese Regungen zu akzeptieren, sich mit ihnen zu arrangieren. Für mich? Genau das würde eine Sub nämlich tun. Außerdem bin ich dankbar für Ihre Unerfahrenheit, schätze sie und beginne erst jetzt, allmählich Ihre Bedeutung zu begreifen. Mit einfachen Worten, es bedeutet, dass Sie in jeder Hinsicht mir gehören. Ja, Sie waren erregt, was wiederum für mich sehr erregend war. Das ist nichts Schlimmes. Und glücklich trifft es nicht einmal annähernd. Ich würde es eher als ekstatisch bezeichnen. Eine Tracht Prügel im Zuge einer Bestrafung ist wesentlich schmerzhafter als eine erotische. Schlimmer wird es nicht mehr werden, es sei denn, natürlich, Sie machen sich eines groben Verstoßes schuldig. In diesem Fall würde ich ein Züchtigungsmittel zu Hilfe nehmen. Meine Hand hat sehr gebrannt, aber ich mag das. Auch ich habe große Befriedigung empfunden. Mehr? Als Sie ahnen. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht auf Regungen wie Gewissensbisse oder das Gefühl, etwas Falsches zu tun. Wir sind Erwachsene, die einvernehmlich eine Vereinbarung getroffen haben, und was wir hinter verschlossenen Türen tun, ist allein unsere Sache. Werfen Sie Ihre Gewissensbisse über Bord und hören Sie auf Ihren Körper. Die Welt der großen Geschäfte ist nicht einmal annähernd so stimulierend wie Sie, Miss Steele. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ihre Antwort erfolgt in Rekordzeit. Von Anastasia Steele betreff einvernehmliche Erwachsene. Datum 27. Mai 2011, 8.26 Uhr an Christian Grey. Sollten Sie nicht in einem Meeting sein? Es freut mich sehr zu hören, dass Ihre Hand gebrannt hat. Würde ich auf meinen Körper hören, wäre ich inzwischen schon in Alaska. Anna. PS über Ihren Vorschlag, diese Regung zu akzeptieren, werde ich in Ruhe nachdenken. Alaska? Aber, Miss Steele. Ich kichere in mich hinein und tue so, als folge ich aufmerksam der Online-Konferenz. Als es an der Tür klopft, entschuldige ich mich für die Störung und lasse den Zimmerservice mit meinem Frühstück herein. Miss Rehauge bedankt sich mit einem Flirtlächeln, als ich die Rechnung abzeichne. Dann wende ich meine Aufmerksamkeit wieder WebEx zu und stelle fest, dass Fred Kavanagh seinen Leuten gerade erklärt, welchen Nutzen diese Technologie bereits einem anderen unserer Kunden gebracht hat, der Warenterminhandel betreibt. Wird diese Technologie mich tatsächlich auf dem Gebiet des Warenterminhandels unterstützen? Erkundigt sich Kavanagh mit einem sardonischen Grinsen. Als ich erwidere, Barney tüftle schon mit Feuereifer an einer Kristallkugel, die Preisentwicklungen voraussagen könne, besitzen alle den Anstand zu lachen. Während Fred das Modell einer Timeline für die Implementierung und technische Integration entwirft, schreibe ich Anna eine Mail. Von Christian Grey, betreff, Sie haben schließlich nicht die Polizei gerufen. Datum 27. Mai 2011, 8.35 Uhr. An Anastasia Steele. Miss Steele, ich sitze tatsächlich mitten in einem Meeting über zukünftige Märkte, falls es Sie interessieren sollte. Nur fürs Protokoll darf ich Sie daran erinnern, dass Sie neben mir gestanden haben und genau wussten, was auf Sie zukommt. Sie haben mich zu keinem Zeitpunkt gebeten, damit aufzuhören. Sie haben keines der Safe Words benutzt. Sie sind eine erwachsene Frau und haben jederzeit die Möglichkeit, Nein zu sagen. Offen gestanden freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn meine Handfläche vor Schmerz glüht. Und offensichtlich hören Sie nicht auf den richtigen Teil Ihres Körpers. In Alaska ist es sehr kalt, deshalb ist es kein idealer Ort für eine Flucht. Ich würde Sie finden. Schließlich kann ich Ihr Handy orten. Schon vergessen? Und jetzt gehen Sie zur Arbeit. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Fred ist gerade so richtig in Fahrt, als Annas Antwort eintrifft. Von Anastasia Steele, betreff Stalker. Datum 27. Mai 2011, 8.36 Uhr. An Christian Grey. Sind Sie wegen Ihrer Stalker-Neigung in Therapie? Anna. Ich unterdrücke mühsam ein Lachen. Die Frau ist urkomisch. Von Christian Grey, betreff Stalker? Ich? Datum 27. Mai 2011, 8.38 Uhr. An Anastasia Steele. Ich bezahle dem ehrenwerten Dr. Flynn ein kleines Vermögen für die Behandlung meiner Stalker- und sonstigen Neigung. Und jetzt machen Sie, dass Sie zur Arbeit kommen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Warum ist sie noch nicht unterwegs? Sie wird sich noch verspäten. Von Anastasia Steele, betreff teure Scharlatane. Datum 27. Mai 2011, 8.40 Uhr. An Christian Grey. Dürfte ich in aller Bescheidenheit vorschlagen, sich eine zweite Meinung einzuholen? Ich bin nicht sicher, ob Dr. Flynn durchschlagende Erfolge verbuchen kann. Miss Steele. Verdammt, die Frau ist wirklich zum Totlachen und hat offenbar feine Antennen. Dr. Flynn kassiert für seine Beratung tatsächlich eine Stange Geld. Verstohlen tippe ich eine Antwort-Mail. Von Christian Grey, betreff zweite Meinung. Datum 27. Mai 2011, 8.43 Uhr, an Anastasia Steele. Es geht Sie zwar nichts an, Bescheidenheit hin oder her, aber Dr. Flynn ist die zweite Meinung. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie trotz Ihres neuen Wagens rasen müssen und setzen sich damit einem unnötigen Risiko aus. Ich glaube, das verstößt gegen unsere Regeln. Los zur Arbeit! In Großbuchstaben. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Kavanagh stellt mir eine Frage zum Thema unbedingte Warentermingeschäfte, worauf ich ihm mitteile, wir hätten vor kurzem ein Unternehmen erworben, das ein innovativer und dynamischer Player im Bereich Glasfaseroptik ist. Allerdings verschweige ich ihm, dass ich, was Lucas Woods, den CEO dieses Ladens, angeht, so meine Zweifel habe. Doch der ist bis dahin sowieso weg vom Fenster. Ich feuere diesen Penner, ganz gleich, was Ross sagt. Von Anastasia Steele. Betreff Befehle in Großbuchstaben. Datum 27. Mai 2011, 8.47 Uhr. An Christian Grey. Als Objekt Ihrer Stalker-Neigung geht mich das sehr wohl etwas an, finde ich. Noch habe ich nicht unterschrieben. Deshalb Regel, Segel, Schornsteinpflege. Außerdem fange ich erst um 9:30 Uhr an. Miss Steele. Befehle in Großbuchstaben. Bin begeistert. Ich antworte. Von Christian Grey, betreff deskriptive Linguistik. Datum 27. Mai 2011, 8.49 Uhr. An Anastasia Steele. Schornsteinpflege? Ich glaube nicht, dass dieses Wort tatsächlich existiert. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Wir können diese Online-Konferenz jetzt beenden, meint Ross zu Kavanagh. Da wir jetzt eine Vorstellung von Ihren Wünschen und Erwartungen haben, können wir ein detailliertes Angebot für Sie ausarbeiten und uns nächste Woche zu einer Besprechung zusammensetzen. Ausgezeichnet, sage ich, Interesse heuchelnd. Alle nicken zustimmend und verabschieden sich. Danke, dass Sie uns Gelegenheit geben, Ihnen ein Angebot zu machen, Eamon, wende ich mich an Kavanagh. Klingt, als wüssten Ihre Leute, was wir brauchen, erwidert er. War sehr nett, Sie gestern zu sehen. Wiedersehen. Alle klinken sich aus, bis auf Ross, die mich anstarrt, als seien mir plötzlich zwei Köpfe gewachsen. Im nächsten Moment geht Annas Mail ein. Moment mal, Ross, ich brauche noch ein oder zwei Minuten. Ich schalte den Ton ab und lese und fange laut zu lachen an. Von Anastasia Steele, betreff deskriptive Linguistik. Datum 27. Mai 2011, 8.52 Uhr an Christian Grey. Irgendwas zwischen Kontrollfreak und Stalker, würde ich sagen, und deskriptive Linguistik ist eindeutig ein Hard Limit für mich. Hören Sie jetzt endlich auf, mir auf die Nerven zu gehen? Ich würde sehr gern mit meinem neuen Wagen zur Arbeit fahren. Anna. Ich antworte rasch. Von Christian Grey, betreff anstrengende, aber amüsante junge Frauen. Datum 27. Mai 2011, 8.56 Uhr an Anastasia Steele. Meine Hand juckt bereits. Fahren Sie vorsichtig, Miss Steele. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Als ich Ross wieder zuschalte, erdolcht sie mich mit Blicken. Was soll der Mist, Christian? Was? Ich mime den Ahnungslosen. Das wissen Sie genau. Berauben Sie keine bescheuerten Meetings an, auf die Sie anscheinend keine Lust haben. War es so offensichtlich? Ja. Scheiße. Ja, scheiße. Das könnte ein dicker Vertragsabschluss für uns werden. Ich weiß, sorry. Ich grinse. Was ist denn in letzter Zeit nur mit Ihnen los? Sie schüttelt den Kopf, aber ich merke ihr an, dass es sie eigentlich amüsiert, was sie hinter einer entnervten Miene tarnt. Muss die gute Luft in Portland sein. Tja, je früher Sie wieder hier sind, desto besser. Ich mache mich gegen Mittag auf den Weg. Könnten Sie in der Zwischenzeit Marco bitten, sich sämtliche Verlage in Seattle anzuschauen, um festzustellen, ob einer davon reif für eine Übernahme ist? Möchten Sie etwa in die Verlagsbranche einsteigen? Ross kriegt sich fast nicht mehr ein. Das ist nicht unbedingt ein Wachstumssektor. Vermutlich hat sie recht. Fangen Sie einfach mal an zu recherchieren. Sie seufzt. Wenn Sie darauf bestehen, kommen Sie später am Nachmittag ins Büro, dann können wir alles besprechen. Hängt vom Verkehr ab. Ich trage bei Andrea einen Termin ein. Perfekt, bis dann also, bye. Ich schließe WebEx und rufe Andrea an. Mr. Grey? Rufen Sie Dr. Baxter an und bitten Sie, ihn am Sonntag gegen Mittag zu mir in die Wohnung zu kommen. Falls er keine Zeit hat, suchen Sie einen anderen Gynäkologen, den besten. Ja, Sir, erwidert sie. Sonst noch etwas? Ja. Wie heißt nochmal mein Personal Shopper bei Neiman Marcus im Braven Center? Caroline Acton. Simsen Sie mir Ihre Nummer. Wird gemacht. Dann bis heute Nachmittag. Ja, Sir. Ich lege auf. Bis jetzt war es ein ausgesprochen spannender Vormittag. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mir je so viel Spaß gemacht hat, jemandem E-Mails zu schreiben. Ich werfe einen Blick auf den Laptop, aber da ist nichts Neues. Anna ist sicher in der Arbeit. Ich fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Es ist Ross nicht entgangen, dass ich während des Meetings nicht bei der Sache war. Mist, Grey. Reiß dich am Riemen. Ich schlinge mein Frühstück hinunter, trinke ein paar Schlucke kalten Kaffee und gehe ins Schlafzimmer, um zu duschen und mich umzuziehen. Nicht einmal beim Haarewaschen will mir diese Frau aus dem Kopf gehen. Anna. Zauberhafte Anna. Mir steht das Bild vor Augen, wie sie auf mir hoch und niedergewippt ist, wie sie mit gerötetem Po über meinem Knie lag, an mein Bett gefesselt, den Mund in Ekstase geöffnet. Oh Gott, ist diese Frau scharf. Außerdem war es gar nicht so schlecht, heute Morgen neben mir aufzuwachen. Und ich habe gut geschlafen. Wirklich gut. Befehle in Großbuchstaben. Ihre Mails bringen mich zum Lachen. Sie sind unterhaltsam. Die Frau hat Humor. Bis jetzt wusste ich gar nicht, dass mir so etwas an einer Frau gefällt. Ich muss mir überlegen, was wir am Sonntag in meinem Spielzimmer treiben werden. Etwas, das Spaß macht und völlig neu für sie ist. Beim Rasieren habe ich eine Idee und sobald ich angezogen bin, setze ich mich wieder an den Laptop und stöbere in meinem Lieblingsspielzeugladen. Ich brauche eine Reitgerte, braun aus geflochtenem Leder. Ein Grinsen umspielt meine Lippen. Ich werde Annas Träume wahr werden lassen. Nachdem ich die Bestellung abgeschickt habe, mache ich mich, gestärkt und voller Tatendrang, über meine geschäftlichen E-Mails her, bis Taylor mich dabei stört. »Guten Morgen, Taylor!« »Mr. Gray?« Er nickt. Als er mich mit verdatterter Miene mustert, wird mir klar, dass ich grinse, weil ich wieder an ihre Mails denke. Deskriptive Linguistik ist eindeutig ein Hard Limit für mich. »Ich hatte einen angenehmen Vormittag.« Ich ertappe mich bei einer Erklärung. »Freut mich, das zu hören. Ich habe Miss Steels Wäsche von letzter Woche hier. Packen Sie sie zu meinen Sachen. Wird gemacht. Danke.« Ich blicke ihm nach, als er ins Schlafzimmer geht. Selbst Taylor fällt der Anastasia Steele-Effekt auf. Mein Telefon summt. Eine SMS von Elliot. »Bist du noch in Portland? Ich fahre später auch hin und helfe den Mädchen beim Umzug. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Unser erstes Doppeldate, seit Anna dir die Unschuld geraubt hat.« »Verpiss dich, ich hole Mia ab.« »Ich fordere Einzelheiten, Bruderherz. Kate verrät mir ja nichts.« »Sehr gut. Und jetzt verpiss dich endlich.« »Mr. Gray«, unterbricht Taylor mich wieder. Er hat mein Gepäck in der Hand. »Der Kurier mit dem Blackberry ist unterwegs.« »Danke.« Er nickt. Als er fort ist, schreibe ich Miss Steele noch eine Mail. Von Christian Gray, betreff Blackberry, geliehen, in Großbuchstaben. Datum 27. Mai 2011, 11.15 Uhr, an Anastasia Steele. Ich muss jederzeit Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, und da wir offenbar in schriftlicher Form am aufrichtigsten miteinander kommunizieren können, dachte ich, ein Blackberry wäre vielleicht genau das Richtige. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Incorporated. Vielleicht gehst du ja an dieses Telefon, wenn ich anrufe. Um 11:30 habe ich noch eine Online-Konferenz mit unserem Finanzchef, um die Spenden an wohltätige Organisationen zu besprechen, die GEH im nächsten Quartal entrichten wird. Das dauert eine knappe Stunde. Anschließend gönne ich mir ein leichtes Mittagessen und lese dabei das Forbes Magazine zu Ende. Bei der letzten Gabel Salat wird mir klar, dass ich gar keinen Grund mehr habe, im Hotel zu bleiben. Es ist Zeit zum Aufbruch. Dennoch zögere ich. Und wie ich mir tief in meinem Innersten eingestehen muss, liegt es daran, dass ich Anna bis Sonntag nicht wiedersehen werde, falls sie es sich nicht sowieso anders überlegt. Mist. Hoffentlich nicht. Ich schiebe diesen unschönen Gedanken beiseite und fange an, meine Papiere in meine Tasche zu packen. Als ich auch den Laptop verstauen will, stelle ich fest, dass eine Mail von Anna eingetroffen ist. Von Anastasia Steele, betreff Konsumverhalten außer Rand und Band, Datum 27. Mai 2011, 13.22 Uhr, an Christian Gray. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie sofort Dr. Flynn anrufen. Ihre Stalker-Neigungen gehen endgültig mit Ihnen durch. Sobald ich von der Arbeit wieder zu Hause bin, melde ich mich per Mail. Danke für das zweite technische Spielzeug. Ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, Sie wären der ideale Verbraucher. Warum tun Sie das, Anna? Sie kritisiert mich. Ich antworte sofort. Von Christian Gray, betreff so jung und schon so scharfsinnig. Datum 27. Mai 2011, 13.24 Uhr, an Anastasia Steele. Ein stichhaltiges Argument, Miss Steele. Dr. Flynn ist im Urlaub, und ich tue es, weil ich es kann. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings, Incorporated. Da sie nicht sofort antwortet, packe ich den Laptop weg, schnappe mir meine Tasche und mache mich auf den Weg zur Rezeption, um auszuchecken. Während ich auf mein Auto warte, ruft Andrea an und teilt mir mit, sie habe eine Frauenärztin aufgetrieben, die am Sonntag ins Escala kommen kann. »Sie heißt Dr. Green und ihr Hausarzt lobt sie in höchsten Tönen, Sir.« »Gut. Sie hat ihre Praxis im Northwest.« »Okay. Worauf will Andrea hinaus?« »Da wäre noch etwas, Sir. Sie ist teuer.« Ich wische ihren Einwand beiseite. »Andrea, es ist egal, wie viel sie verlangt. In diesem Fall kann sie am Sonntag um 11:30 bei Ihnen sein. Wunderbar, sagen Sie zu. Wird gemacht, Mr. Gray.« Ich lege auf und spiele mit dem Gedanken, meine Mutter anzurufen, um Erkundigungen über Dr. Green einzuziehen, denn schließlich arbeiten sie ja im selben Krankenhaus. Allerdings laufe ich dann Gefahr, dass Grace mich mit Fragen löchert. Sobald ich im Auto sitze, schicke ich Anna eine Mail mit allen Informationen in Sachen Sonntag. Von Christian Grey betreff Sonntag, Datum 27. Mai 2011, 13.40 Uhr, an Anastasia Steele. Sonntag um 13 Uhr? Der Arzt kommt um 13.30 Uhr ins Escala. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Seattle. Ich hoffe, der Umzug geht reibungslos über die Bühne und ich freue mich schon auf Sonntag. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. So, alles erledigt. Ich lasse den R8 auf die Straße rollen und brause in Richtung Interstate 5. Auf Höhe der Ausfahrt Vancouver habe ich einen Geistesblitz. Ich rufe Andrea über die Freisprechanlage an und bitte sie, für Anna und Kate ein Geschenk zur Wohnungseinweihung zu besorgen. Was soll es denn sein? Ein Bollinger Lagrand Année Rosé, Jahrgang 1999. Ja, Sir, sonst noch etwas? Was meinen Sie mit »sonst noch etwas«? Blumen, Pralinen, einen Luftballon? Luftballon? Ja. Was für einen Luftballon? Nun, da gibt es ganz verschiedene. Okay, gute Idee. Schauen Sie, ob Sie einen in Hubschrauberform kriegen können. Ja, Sir. Und die Nachricht auf der Karte? Ladies, viel Glück im neuen Zuhause, Christian Grey. Haben Sie das? Ja. Und die Adresse? Mist. Die kenne ich nicht. Ich simse sie Ihnen entweder später oder morgen. Geht das? Ja, Sir. Ich kann die Sachen morgen liefern lassen. Danke, Andrea. Gern geschehen. Sie klingt überrascht. Ich lege auf und trete das Gaspedal des R8 durch. Um 6:30 bin ich zu Hause und meine Hochstimmung von vorhin kippt langsam. Ich habe noch immer nichts von Anna gehört. Ich suche mir ein paar Manschettenknöpfe aus den Schubladen in meinem Wandschrank aus und binde mir für die Veranstaltung heute Abend eine Fliege um. Dabei frage ich mich, ob sie etwas bedrückt. Sie hat versprochen, sich zu melden, sobald sie zu Hause ist. Ich habe sie schon zweimal angerufen, keine Reaktion, und das macht mich fuchsteufelswild. Ich versuche es noch einmal und hinterlasse diesmal eine Nachricht. Du musst wohl erst noch lernen, meinen Erwartungen gerecht zu werden. Geduld gehört nicht zu meinen Stärken. Wenn du sagst, du meldest dich nach der Arbeit, solltest du den Anstand besitzen, es auch zu tun. Sonst mache ich mir nur Sorgen, und das ist eine Regung, die mir fremd ist und mit der ich auch nicht umgehen kann. Ruf mich an. Wenn sie es nicht bald tut, platzt mir der Kragen. Ich sitze an einem Tisch mit Whelan, meinem Banker. Ich bin sein Gast bei einem Wohltätigkeitsdinner zugunsten einer Hilfsorganisation, die auf die Armut in der Welt aufmerksam machen will. Schön, dass Sie es geschafft haben, meint Whelan. Es ist für eine gute Sache. Und danke für Ihre sehr großzügige Geste, Mr. Grey. Seine Frau hat ein ziemlich vereinnahmendes Wesen und reckt mir ihre makellosen, chirurgisch aufbereiteten Brüste entgegen. Wie ich schon sagte, es ist für eine gute Sache. Ich schenke ihr ein gönnerhaftes Lächeln. Warum hat Anna mich nicht zurückgerufen? Ich schaue noch einmal auf mein Telefon. Nichts. Ich lasse den Blick über den Tisch schweifen. Männer mittleren Alters mit ihrer zweiten oder dritten Vorzeige-Ehefrau. Nur über meine Leiche will ich je so enden. Ich bin gelangweilt, schwer gelangweilt und schwer angesäuert. Was treibt sie bloß? Hätte ich sie hierher mitnehmen sollen? Vermutlich würde sie sich ebenfalls zu Tode langweilen. Als sich das Tischgespräch der wirtschaftlichen Lage zuwendet, reicht es mir. Ich entschuldige mich, flüchte aus dem Ballsaal und verlasse das Hotel. Während der Hoteldiener mein Auto holt, rufe ich noch einmal Anna an. Wieder meldet sich niemand. Vielleicht will sie ja nichts mehr mit mir zu tun haben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Zu Hause gehe ich sofort ins Arbeitszimmer und schalte den iMac ein. Von Christian Grey, betreff »Wo steckst du?« Datum 27. Mai 2011, 22.14 Uhr, an Anastasia Steele. Sobald ich von der Arbeit zu Hause bin, melde ich mich per Mail. Arbeitest du immer noch oder hast du aus Versehen dein Telefon, den BlackBerry und den Laptop eingepackt? Ruf mich an, sonst sehe ich mich gezwungen, Elliot einzuschalten. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Ich starre aus dem Fenster auf das dunkle Wasser des Sound hinaus. Warum habe ich mich erboten, Mia abzuholen? Sonst könnte ich jetzt bei Anna sein, ihr helfen, ihren Kram zusammenzupacken und dann mit ihr, Kate und Elliot eine Pizza essen, was normale Menschen ebenso machen. Gütiger Himmel, Gray. Das passt nicht zu dir. Reiß dich zusammen. Als ich in meiner Wohnung herumtigere, hallen meine Schritte durchs Wohnzimmer, das, seit ich das letzte Mal hier war, beklemmend leer auf mich wirkt. Ich löse meine Fliege. Vielleicht bin ich es ja, der leer ist. Ich schenke mir einen Armagnac ein und betrachte wieder die Skyline von Seattle und den Sound. Denkst du an mich, Anastasia Steele? Die blinkenden Lichter von Seattle haben keine Antwort darauf. Mein Telefon summt. Danke, fuck, endlich, sie ist es. Hi, bin ich erleichtert, dass sie anruft. Hi, murmelt sie. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber es ist alles in Ordnung. In Ordnung? Das kann ich von mir nicht behaupten. Hattest du einen schönen Abend? Erkundige ich mich mühsam beherrscht. Ja, wir haben alles fertig gepackt. José war hier und hat Kate und mir etwas vom Chinesen mitgebracht. Oh, das wird ja immer besser. Schon wieder dieses Fotografen-Arschloch. Deshalb hat sie nicht angerufen. Und bei dir? Fragt sie, als ich nicht antworte. Ihre Stimme klingt leicht verzweifelt. Warum? Was verschweigt sie mir? Ach, jetzt hör auf, alles überzuinterpretieren, Gray. Ich seufze. Ich war bei einem Wohltätigkeitsessen. Es war total langweilig, deshalb bin ich so schnell wie möglich verschwunden. Ich wünschte, du wärst hier, flüstert sie. Tatsächlich? Ja, beteuert sie. Oh, vielleicht hat sie mich ja vermisst. Wir sehen uns am Sonntag, bestätige ich und hoffe, dass man meiner Stimme die Sehnsucht nicht anhört. Ja, am Sonntag, erwidert sie, und ich glaube, dass sie lächelt. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Ihre rauchige Stimme verschlägt mir den Atem. Viel Glück morgen beim Umzug, Anastasia. Sie bleibt in der Leitung. Ich höre ihre leisen Atemzüge. Warum legt sie nicht auf? Will sie nicht? Leg auf, flüstert sie. Sie will nicht auflegen. Meine Stimmung erhellt sich augenblicklich. Ich grinse zur Skyline von Seattle hinaus. Nein, du. Ich will aber nicht. Ich auch nicht. Warst du sehr wütend auf mich? Fragt sie. Ja. Und bist du's jetzt auch noch? Nein. Jetzt weiß ich ja, dass dir nichts passiert ist. Also wirst du mich nicht bestrafen? Nein, ich bin eher der spontane Typ. Das ist mir auch schon aufgefallen, hänselt sie mich, was mich zum Lächeln bringt. Sie können jetzt auflegen, Miss Steele. Soll ich das wirklich, Sir? Marsch ins Bett, Anastasia. Ja, Sir. Sie legt immer noch nicht auf, und ich weiß, dass sie grinst. Meine Stimmung hebt sich noch mehr. Schaffst du es, irgendwann zu tun, was man dir sagt? Was meinst du? Vielleicht warten wir erst mal den Sonntag ab, erwidert die Verführerin. Und dann ist die Leitung tot. Anastasia Steele, was soll ich nur mit dir machen? Offen gestanden hätte ich da schon eine ausgezeichnete Idee, vorausgesetzt, die Reitgerte wird rechtzeitig geliefert. Und mit diesem verheißungsvollen Gedanken kippe ich den Rest Armagnac hinunter und gehe ins Bett. Samstag, 28. Mai 2011.